You know this guy, I think. Thank you. I'd just like to say before I start that it's one of the pleasures of my life to be able to be on this stage with these people tonight. Big Bird. Neil Young zusammen mit The Band und Joni Mitchell beim Abschiedskonzert der Band im Winterland von San Francisco im November 1976. Neil Young hatte das Tief nach dem Drogentod von Danny Vitton und Bruce Berry und dem Ende seiner zweiten Ehe überstanden und mit Crazy Horse auch schon wieder ziemlich laute Musik gemacht. Zum Beispiel auf der 75er LP Zuma. Da gab es zum Beispiel den Klassiker Court is the Killer und auf der Nachfolgeplatte American Stars and Bars Like a Hurricane. 1978 nahm Neil Young dann in Nashville das ziemlich leichtgewichtige Come the Time Album auf. Und parallel zu all dem hatte er 1974 noch Zeit gefunden für eine Stadion-Reunion-Tour mit Crosby, Stills, Nash & Young und 76 für eine gemeinsame Tour und Platte mit Stephen Stills. Als Ende der 70er Jahre die Schockwellen des Punkrock spürbar wurden, reagierte Neil Young nicht mit Ablehnung, wie viele seiner Altersgenossen. Für seinen Film Human Highway arbeitete er mit den New Wave-Avantgardisten Devo zusammen. Unter dem Song My My Hey Hey kommt eine Kontinuität zwischen Presley und den Sex Pistols zum Ausdruck. Innerhalb von 6 Monaten erschienen 1979 die Studioplatte Rust Never Sleeps und das Live-Doppelalbum Live Rust, wieder mit akustischen Songs und vor allen Dingen den langen, bleiernen Rocksongs. Und Youngs musikalischer Zickzackkurs setzte sich 1980 mit dem Album Hawks and Doves fort. All her friends call her Little Wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. Little Wing, don't fly away when the summer turns to fall. Don't you know, some people say the winter is the best time of them all. Winter is the best of all. Little Wing von Neil's Youngs 80er Album Hawks and Doves, ein Song, der schon 6 Jahre zuvor geschrieben worden war. Auf der zweiten Seite der LP Hawks and Doves gab es dann derbereren Country-Rock und vor allen Dingen einige ungut patriotische Töne zu hören. Im Refrain des Titelsongs sind zwischen unzähligen Wiederholungen der Worte USA, USA unter anderem folgende Zeilen zu hören. Ich bin bereit, will hier bleiben und dafür zahlen, dass meine süße Frau einen weiteren freien Tag erleben und tanzen kann. Dem You, das in diesem Song angesprochen wird, rät der Protagonist, nicht zu viel Druck auszuüben. Und später heißt es dann, wenn du uns hasst, weißt du nicht, was du sagst. Young hatte immerhin 1970 Ohio geschrieben, einen wütenden Song über den Mord an 4 Studenten durch Vertreter von Nixons USA. Mitte der 70er Jahre hat er schon etwas nachsichtiger gesungen, Even Richard Nixon's Got Soul, sogar Richard Nixon hat Seele, aber der Patriotismus von Hawks and Doves war dann doch einer ganzen Reihe von Kritikern ziemlich zu viel. Das Ende der 70er und die erste Hälfte der 80er Jahre müssen für Youngs Familie traumatisch gewesen sein. Im November 78 wurde sein 2. Sohn Ben geboren, ein spastisches, an allen 4 Gliedmaßen gelähmtes, stummes Kind. John Zeke, sein 1. Sohn von einer anderen Frau, war mit einer leichten Gehirnlähmung geboren worden. Young fragte sich natürlich auch, ob etwas mit ihm nicht stimme, doch die Ärzte sagten ihm, es läge nicht an ihm, es wäre schlicht Zufall. Young fasste den Entschluss, sich intensiv um die Familie zu kümmern. Ende 1980 begannen er und seine Frau mit einem für Kind und Eltern sehr aufreibenden Therapieprogramm. Und Mitte der 80er Jahre sorgten Young und seine dritte Frau Peggy für die Einrichtung einer Schule für schwerbehinderte, stumme Kinder in der San Francisco-Gegend, die Bridge School. Im Januar 1983 in Austin, Texas, mit My Boy, einem Lied, das seinem ersten Sohn Zeke gewidmet ist. Typischerweise ging Neil Young damals mit einem rein akustischen Soloprogramm auf Tour, um eine neue Platte zu promoten, die voll von synthetischen Klängen war. Auf der LP Trans sang Young nämlich oft über einen Vocoder, der seine Stimme bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Young sagte einmal dazu, die LP Trans handelt von Kommunikation, davon nicht durchzudringen. So geht es meinem Sohn Ben. Der Hörer kann die Worte auf Trans nicht verstehen, so wie ich die Worte meines Sohnes nicht verstehe. Trans war die erste Platte für seine neue Plattenfirma Geffen Records. Eine andere, erste Produktion hatte Geffen bereits abgelehnt und als Young 1983 eine weitere akustisch-country-orientierte Platte machen wollte, weigerte sich Geffen erneut, eine fertige Produktion Neil Youngs zu veröffentlichen. Sie wollten mehr Rock'n'Roll. Fast aus Rache dafür nahm Young 1983 dann das extrem kurze Rockabilly-Album Everybody's Rockin' auf, mit vielen Coverversionen und nur wenigen Young-Songs. Einen widmete er aber dem Rock'n'Roll-DJ Alan Freed, der an Bestechungsvorwürfen gescheitert war. Das, was heute passieren würde, singt Young in dem Song, würde einen Heiligen aus ihm machen. Payola Blues. This one's for you, Alan Freed. Wherever you go. Whatever you do, 'cause the things that doing today will make a scene out of you. Catch your water, water, catch your water. Pay all the blues. Catch your water, water, catch your water. I got to pay all the blues, even though I already paid my dues. Listen to me, Mr. DJ, hear what I got to say. If a man is making music, they ought to let his record play. Get it on. a lot, man. I love your new song. Got a great new record. I can't get through to you. How about this new Mercedes Benz? That ought to get it on. Well, thanks a lot, man. I'll play it all day long. Shocking Pinks anno 1983 mit Payola Blues. 1985 konnte Neil Young dann doch seine Country-Platte veröffentlichen, mit ein paar rustikaleren Nummern, aber auch viel glattem Nashville-Sound. Sie hieß Old Ways und in Interviews gab es auch immer wieder beunruhigende Momente, in denen sich Neil Young für die ein oder andere Idee Ronald Reagans begeisterte. Außerdem schien er sich etwas vom Rock'n'Roll zu distanzieren, wenn er sagte, Rock'n'Roll ist wie eine Droge, ich will ihn nicht ständig spielen, weil er mich sonst umbringt. 1985 wurde eine Live-EP zugunsten von Farm Aid aufgenommen, die jedoch wegen Vetos von Geffen Records nicht veröffentlicht wurde. Hier ist aber ein Stück davon, Grey Riders. Awakened by the sound. schreiende Gitarren in einer Country-Nummer. Neil Young mit Grey Riders, einem Stück, das 1985 live aufgenommen wurde, irgendwo in den USA. Aus seiner nächsten Platte Landing on Water war dann von Country-Musik allerdings nichts mehr zu spüren. Sie erschien 1986, war ziemlich Synthesizer-lastig und Stephen Jordans knalles Schlagzeug war im Verhältnis zu Youngs Gesang und dem Rest der Musik einfach tierisch in den Vordergrund gemixt worden. Der Song Hippie Dream von dieser Platte ist angeblich ein offener Brief an David Crosby. Zitat: Die Wooden Chips sind nur ein Traum, gekentert im Exzess, ein Hippie-Traum, wenn du weißt, was ich meine. Dann heißt es noch, bloß weil es für dich vorbei ist, heißt es nicht, dass es auch für mich vorbei ist. Jedes Mal, wenn die Musik losgeht, ist das ein Sieg des Herzens, also bring die Maschine nicht um. Und wieder verblüht ein Blumenkind in einem äthergefüllten Raum von Fleischhaken. Es ist so hässlich, so hässlich. Neil Young mit Hippie Dream. Just a hippie dream, just a hippie dream. We'll be right back.

be said when he smiled under golden lights to laugh, taking quick life again. Die Blue Notes live 1988 im Sommer in Chicago. Ein weiterer stilistischer Hackenschlag Neil Youngs mit souligen Bläsern und einem ziemlich bluesigen Gitarrensolo von Neil Young selber. Der Titelsong von der dazugehörigen Studioplatte der Blue Notes, This Note's for You, war ein wütendes Statement gegen das Sponsoren von Rockmusik und die Nummer brachte Neil Young dann tatsächlich sogar einen richtigen Hit ein. Die Nummer gerade, Bad News, sollte dann eigentlich auf einem Live-Album erscheinen, doch auch die Platte gab's dann nie, zumindest nicht von Reprise Records, wo Young inzwischen wieder gelandet war. 1988 fand auch wieder eine kurze Zusammenarbeit mit Crosby, Stills und Nash statt, vor allem Stills muss damals aber ein solches menschliches Wrack gewesen sein, dass Young daraufhin einen seiner extremsten Songs schrieb und auch gleich aufnahm, Cocaine Eyes. Ain't an eagle's flight, don't burn a little bit of Neil Young im Trio mit den Volume Dealers von einer 1989 nur in Japan und Australien erschienenen Mini-CD mit dem Titel Eldorado. Das Stück hieß gerade Cocaine Eyes. Ein Teil der Songs von Eldorado tauchte dann auf Youngs nächster Platte Freedom auf und Rockin' in the Free World, eine Nummer davon dieser Platte, wurde fast so etwas wie eine Hymne. Statt dumpfem Patriotismus gab es diesmal von Neil Young einen Song über diverse Missstände in der westlichen Welt und über Rock'n'Roll als Fluchtmittel und als positive Kraft. Ragged Glory und die ebenfalls mit Crazy Horse eingespielte Doppel-Live-CD Weld boten dann erstmal wieder den harten Stoff, zum Teil bis zu 10-minütige Nummern mit exzessiven Gitarrensoli, die, so Young, nur Crazy Horse so aus ihm herausholen konnten. Danach gab es wieder zwei ruhige Alben und 1993 eine Tour mit Booker T and the MGs. Go around. And it's all because of that love. Separate Ways, ein sonst bisher unveröffentlichter Song von Neil Young aus dem Jahr 1974. Hier in einer Live-Version vom Sommer 93 aus Belgien mit Booker T und die MGs als Begleitband, inklusive dem Gitarristen Steve Cropper, der bei diesem Stück ein paar wunderbare Soli spielte. Diese Soundcheck-Ausgabe anlässlich von Neil Youngs 50. Geburtstag ist fast zu Ende. Zum Abschluss noch Neil Young in Gesellschaft seiner neuesten musikalischen Bekanntschaft, mit Pearl Jam ohne ihren Sänger Eddie Vedder. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Hier sind Neil Young und Pearl Jam live im Golden Gate Park in San Francisco am 24. Juni diesen Jahres.